Wir bringen ein Hörspiel von Edith Anderson. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. Endlich frei. Endlich frei. Der Tod Martin Luther Kings. We hold these truths to be self-evident that all men are created. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slavers, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. Martin, wo ist der? Beeil dich, Martin! Reverend Kals ist da! Oh, ich komme! Martin konnte seine Krawatte nicht finden. Sie war neu, schwarz mit goldenen Schrägstreifen. Er und seine engsten Berater waren bei Reverend Samuel Kiles aus Memphis zum Essen eingeladen. Hey, einer vom Stab hat mir die Krawatte geklaut. Warum guckst du nicht mal auf den Stuhl da? Oh, ich dachte, die hat einer mitgehen lassen. Reverend Kiles wartete schüchtern lächelnd, um sie zu seinem Haus zu geleiten. Sam? Ja? Ist deine Frau nicht noch ein bisschen jung für die echte alte Negerküche? Stimmt, Sam. Rinderfilet bringt uns nur in Verlegenheit. Wir wollen grünes, schön fett. Keine Sorge. Mein Hemd ist zu eng. Du meinst, du wirst zu dick. Es ist zu eng. Er schaute in den Spiegel. Dann griff er nach seinem Jackett und zog es an. Reverend Kiles öffnete die Außentür des Motelzimmers. Sie führte auf eine schmale Galerie. Es war schon zu dunkel, um die niedrigen Häuser auf der anderen Straßenseite hinter den Bäumen und Büschen zu erkennen. Unten auf dem Parkplatz warteten etwa 15 Leute vom Staff. Martin lehnte sich übers Geländer, um mit ihnen zu sprechen. Du kennst Ben? Ja, das ist mein Mann. Ben, ich möchte, dass du heute Abend für mich singst. Sing mir Teurer Herrn in meiner Hand. Sing schön. Oh, das werde ich, Martin. Es ist kühl hier draußen, Martin. Zieh lieber den Mantel über. Okay, mach ich. Nein. Mord. Der Schuss traf Martin Luther King auf der rechten Gesichtsseite an der Kinnlade. Er fiel mit dem Rücken auf den Betonweg, die Hände über dem Kopf, die Augen weit auf. Martin Luther King Jr. war 39 Jahre alt. Zu seinen Lebzeiten wurde er mit Steinen beworfen, durch einen Messerstich beinahe getötet. Er wurde geschmäht und bespuckt und jetzt war er tot durch einen einzigen Schuss. Es war der 4. April 1968. Lange schon hatte der junge Pastor sich an das Gesicht des Todes gewöhnt. 2 Monate vor dem Attentat sprach er vor seiner Gemeinde davon. Falls einer von euch dabei ist, wenn mein Tag kommt, sag ihnen, sie sollen nicht zu lange reden. Sag ihnen, sie sollen nicht davon sprechen, dass ich den Friedensnobelpreis habe. Das ist nicht wichtig. Sag ihnen, sie sollen nicht davon sprechen, wo ich zur Schule ging. Ich möchte, dass an jenem Tag einer davon spricht, dass ich versucht habe, jemanden zu lieben. Dass ich versucht habe, die Hungrigen zu speisen. Dass ich in meinem Leben versucht habe, die Nackten zu kleiden. Ich werde kein Geld hinterlassen. Ich will nur ein engagiertes Leben hinterlassen. Ich glaube nicht an Schicksal. Auch Martin glaubte nicht daran. Der Mensch ist kein hilfloser Gegenstand, der hin und her geschoben werden kann. Aber sicher lenkt uns Gott zum Besten. Ich ging 1951 nach Boston, um Gesangsunterricht an der Musikhochschule zu nehmen. Aber es gibt andere gute Musikschulen im Norden. Ich fühle sehr stark, dass ich nach Boston geschickt wurde. Was ich dich fragen wollte, Coretta, hast du schon mal von M.L. King Jr. gehört? M.L. King? Nein, ich glaube nicht. Er ist noch Student, aber ab und an predigt er hier. Er ist wirklich ganz ausgezeichnet. Ich möchte, dass du ihn kennenlernst. Ach, du weißt doch, ich bin kein besonderer Freund von organisierter Andacht. Ja, er ist nicht borniert. Man kann sich gut mit ihm unterhalten. Na, wenn du meinst. Und er rief mich an. In meinem ganzen Leben hatte ich sowas nicht gehört. Sie wissen, jeder Napoleon hat sein Waterloo. Ich stehe jetzt bei meinem Waterloo. Und ich liege auf Knien. Wir verabredeten uns und mein erster Gedanke, als ich ihn in seinem Auto sitzen sah, war, wie klein er aussieht. Mein zweiter Gedanke war, so was Unscheinbares. Wir gingen zum Lunch und während er redete, sah er immer besser aus. Er besaß eine ganz männliche Selbstsicherheit, als wüsste er genau, wohin er ging und wie er dorthin käme. Wissen Sie was? Na? In Ihnen finde ich alles, was ich mir immer bei einer Frau gewünscht habe. Sie kennen mich doch gar nicht. Ich weiß es eben. Es war, als hätte Martin keine Zeit für Fehler. Als müsste er sich schnell und richtig entscheiden und dann mit dem Leben weitermachen. Er war sehr belesen. Kant, Hegel, Karl Marx. Er studierte sie wirklich. Der Wendepunkt in meinem Denken war, glaube ich, ein Vortrag über Gandhi und die Gewaltlosigkeit. Sein passiver Widerstand war eigentlich nicht passiv. Er war kämpferisch. Gandhi zeigte mir, wie man die Ideen von Jesus anwenden kann. Und dennoch binden Sie sich an die Dogmen einer Sekte. Wer sagt das? Meinen Sie, ich befasse mich mit der Temperatur der Hölle? Oder mit der Innenausstattung des Himmels? Na, womit befassen Sie sich, Martin? Mit dem, was die Menschen hier auf der Erde tun. Ach, ich wollte doch keinen Pastor heiraten. Aber Martin war ganz anders als das Klischee, das ich mir vorstellte. Sein Gewissen war etwas Gewaltiges. Er empfand es als unverdientes Privileg, zu einer Familie zu gehören, der es finanziell einigermaßen gut ging. Er war ein wahrhaft demütiger Mensch. Gerade deshalb arbeitete er schwer und lernte ständig. Er war so lebhaft und witzig, es machte solchen Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Er war ein blendender Tänzer. Ach, ich konnte mich nicht entscheiden. Dann kamen seine Eltern nach Boston hoch zu Besuch. Coretta, nehmen Sie meinen Sohn ernst? Nein. Das höre ich gern. Martin geht mit hübschen Mädchen aus, zieht uns mit hinein und verliert dann anscheinend das Interesse. Etliche Mädchen hatten einiges zu bieten. Ich habe auch einiges zu bieten. Das wurde ein Familienwitz. Daddy King traute uns auf dem Rasen vor meinem Elternhaus in Marion, Alabama. Dann fuhren wir wieder nach Boston, um weiter zu studieren. Martin steckte tief in Platon, aber ziemlich oft auch in Seifenlauge. Er besorgte die Wäsche und das große Reinemachen und beim Kochen wechselten wir uns ab. Er fühlte sich ganz und gar nicht unbehaglich dabei. Er war als Mann viel zu sicher. Ich will, dass meine Frau mich als Oberhaupt der Familie respektiert. Ich bin das Oberhaupt der Familie. Werden wir nicht ein bisschen großspurig? Das meine ich natürlich nicht ernst. Er meinte es ernst. Er wollte die größere Verantwortung. Da musste ich mich eben anpassen. Ich gehöre zu den Frauen, die die Hosen anhaben, wenn kein sehr starker Mann da ist. Aber nachdem ich mich einmal entschieden hatte, ihn zu heiraten, gab es keinen Augenblick, wo ich etwas anderes sein wollte als die Frau von Martin Luther King. Im Jahr nach der Hochzeit 1954 bekam Martin seine erste Kirche in Montgomery, Alabama. ausgerechnet in Montgomery. Montgomery war während des Bürgerkriegs die Hochburg der Sklavenhalter. Und der Bürgerkrieg hatte nie aufgehört. Auf der Oberfläche wirkte alles glatt und ruhig, aber dicht unter der Oberfläche schwelte es. Flotter beim Einsteigen. Machen Sie Platz. Vorsicht an den Türen. Na, Sie haben eine Menge zu schleppen. Meine Füße merken's. Hey, Sie da! Sehen Sie nicht, dass ein Weißer neben Ihnen steht? Aufstehen. Sie, meint er. Oh, nein. Aufstehen, habe ich gesagt. Hören Sie schwer? Oh, die ganze Strecke nach Hause stehen. Oh, nee. Soll ich einen Polizisten holen? Ich habe mein Fahrgeld bezahlt. Und das ist mein Platz. Oh. Hey, da, will ich nicht. Wohlgemerkt, sie saß im schwarzen Teil, hinten. Aber in Montgomery mussten Neger ihre Plätze auch hinten verlassen, wenn ein Weißer keinen Platz hatte. Ihr vollständiger Name? Rosa Parks. Alter? 42. Berufstätig? Ich bin Näherin. Wer hat Sie in den Bus geschickt? Keiner. Was ist denn in Sie gefahren? Warum weigern Sie sich aufzustehen, wenn man Sie dazu auffordert? Ich war einfach müde. $10 und die Kosten des Verfahrens. Martin kam bedrückt nach Hause. Coretta, man hat mich gebeten, die Boykottbewegung zu leiten. Und ich hab's nicht erst mit ihr besprochen. Dabei bedeutet das Gefahr für meine Familie, nicht nur für mich. Du weißt, bei allem, was du tust, stehe ich hinter dir. Ich weiß nicht, ob ich das Recht hatte zu heiraten. Wann ist deine Kundgebung, Martin? Ich habe nur 20 Minuten, um meine Rede vorzubereiten. Armer Martin. Die ersten 5 verschwendete er in Panik über die Verantwortung. Er war sehr jung damals für so viel Verantwortung. Gerade 26. Wir sind hier, um denen, die uns so lange misshandelt haben, zu sagen, dass wir wie Rosa Parks müde sind. Einmal kommt die Zeit, da wir alle müde werden. Müde nach Rassen getrennt und gedemütigt zu werden. Müde getreten zu werden von den brutalen Füßen der Unterdrückung. Wir haben keine Alternative, als zu protestieren. Wir waren erstaunlich geduldig. Heute Abend sind wir hier, um errettet zu werden aus der Geduld. Doch in unserem Protest wird es keine Gewalt geben. Man darf niemanden einschüchtern, um ihn am Busfahren zu hindern. Liebet eure Feinde. Lasst euch von keinem Menschen so tief ziehen, dass ihr ihn hasst. Wenn ihr mutig und dennoch mit Würde und Christenliebe protestiert, werden künftige Geschichtsschreiber sagen, es lebte ein großes Volk, ein schwarzes Volk, das der Zivilisation neuen Inhalt und Würde verlieh. Das ist unsere Herausforderung. Wie spät? Zeit für den ersten Bus. Der Bus vor unserem Haus war um 6 fällig. Wir eilten zum Fenster. An der Haltestelle war niemand. Die Scheinwerfer strahlten. Drinnen war alles erleuchtet. Martin! Das gibt's nicht. Nicht eine Menschenseele in dem sonst so vollen Bus. Lobe den Herrn. Mit Hilfe von Taxis und Privatleuten wurde ein gewaltiger Fuhrpark für die Arbeiter organisiert. Einige ritten auf Maultieren, andere fuhren mit Einspännern. Aber Tausende mussten zu Fuß laufen. Das Jahr ging zu Ende und sie liefen noch immer. Manche 12 Meilen am Tag. Entschuldigen Sie, Ma'am. Ich bin von der Washington Post. Eine Oma wie Sie und jeden Tag so weit laufen, werden Sie nicht müde? Na, früher war meine Seele müde und meine Füße ausgeruht. Jetzt ist meine Seele ausgeruht. Ja, wer ist da? Hör mal, Nigger. Jetzt haben wir genug von deiner Scheiße. Noch eh die Woche rum ist, wird's dir leid tun, dass du nach Montgomery gekommen bist. Tag und Nacht spuckte das Telefon Drohungen, Beschimpfungen, unvorstellbaren Schmutz. Hallo? Du Wiederziege. Sag Mr. Großmaul, wenn er nicht aus der Stadt verschwindet. Wer ist da? Meine Jungs erzählen mir, ihr habt über Nacht euer... Das ist mein Telefon. Ich kann damit machen, was ich will. So nicht, Liebling. Bitte. Ich weiß, sei nett, sei freundlich, sei gewaltlos. Ich versuchte es. Er schaffte es. Und er blieb stets streng in den Grenzen des Gesetzes. Noch. Fahren Sie ran! Zeigen Sie Ihren Führerschein! So! Alle raus aus dem Auto! Raus! Reverend King, wenn Sie einen Fuhrpark unterhalten wollen, fahren Sie besser nicht 30 Meilen, wo nur 25 erlaubt sind. Sie sind verhaftet. Das war das erste Mal, dass Martin verhaftet wurde. Guten Tag. Mein Name ist Ralph Abernathy. Ich möchte die Kaution für Dr. Martin Luther King hinterlegen. Sie müssen bis morgen warten. Ich bin Pastor der ersten Baptistenkirche von Montgomery. Ich kann doch Bürgschaft leisten. Nein, das können Sie nicht. Kann ich Dr. King sehen? Nein. Vor dem Gefängnis versammelten sich die Kirchenältesten und viele andere Leute. Einige trugen schwarze Kreuze auf der Brust mit der Inschrift »Vater, vergib ihnen«. Im Übrigen waren sie sehr ruhig. Kommen Sie mit, King. Sie stießen Martin durch einen Gang. Coretta, ich dachte, Sie brächten mich raus zum Lynchen. Seltsamerweise war die Polizei durch die stille Menschenmenge beunruhigt. Sie nahmen nur Martins Fingerabdrücke und ließen ihn gehen. Corey, wir können dich nicht mehr allein zu Hause lassen mit dem Baby. Ich bin gern mit dem Baby allein. Einer von der Gemeinde soll dir abends, wenn ich draußen sein muss, Gesellschaft leisten. Ich bin dann ruhiger. Also saß ich im Morgenmantel zusammen mit Mary Lucy Williams. Die Arme, sie gab sich Mühe, nicht einzunicken. Es muss so gegen 22 Uhr gewesen sein. Erbarmung. Was war das? Schnell, nach hinten! Mary Lucys Kreischen erschreckte mich mehr als die Bombe. Dann sah ich, dass dem Baby nichts passiert war. Und auch uns nicht. Martin eilte nach Haus. Der Bürgermeister und der Polizeichef traten totenbleich in unser Wohnzimmer und besahen den Schaden. Die vorderen Fenster lagen zersplittert auf dem Fußboden. Die Veranda war aufgerissen Im Beton ein großes Loch. Eine aufgebrachte Menge drängte sich um das Haus. Viele waren bewaffnet. Selbst kleine Jungen hatten zerbrochene Flaschen bei sich. Das haben Sie getan. Du hast deine 38er, ich habe meine. Liebe Freunde, legt bitte die Waffen weg. Wir können Gewalt nicht mit Gewalt vergelten. Denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Wir stehen zu Ihnen, Referent. Ja, Referent. Bevor ihr nach Haus geht, hat Bürgermeister Gale euch noch etwas zu sagen. Bitte erweist ihm die Höflichkeit und hört aufmerksam zu. Wir bedauern zutiefst diesen unglücklichen Zwischenfall. Wir werden alles in unseren Kräften Stehende tun, um die Verantwortlichen festzustellen. Wir bieten $5,000 für Hinweise, die zu Ihrer Verhaftung führen. Die 5.000 werden Sie nie zahlen. Das war haarscharf. Wäre der Niggerpriester nicht gewesen, wären wir jetzt zwei tote Polizisten. Wir waren nicht die Einzigen, die in diesen Tagen Bombenschaden erlitten. Und der Boykott ging weiter. Doch ein zweiter Winter mit mühseligen Märschen durch Kälte und Schneematsch stand bevor. Neger wurden aus den Fuhrparks geschleift und schlimm zugerichtet. Der schwerste Schlag kam, als der Bürgermeister gerichtlich gegen die Fuhrparks vorging. Es gab zu viele Menschen, die einfach nicht zur Arbeit laufen konnten. Die Stadt Montgomery verlangt Schadenersatz. Der Fuhrpark ist ein öffentliches Ärgernis. Ein Privatunternehmen, das ohne Gewerbesteuer... Den ganzen Vormittag lang dröhnten die Argumente im Gericht. Genau gegen Mittag verließ der Bürgermeister abrupt seinen Platz. Reporter rasten umher. Einer drückte Martin einen Zettel in die Hand. Hört mal her! Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat soeben entschieden, dass Rassentrennung in den Bussen verfassungswidrig ist. Gott der Allmächtige hat aus Washington D.C. gesprochen. Am gleichen Abend strömten 8000 Neger in die Kirche. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war. Martin, fragst du dich nicht, warum sich unsere Leute gerade hier in Montgomery geeinigt haben? Was gibt es denn hier, das es woanders nicht gibt? Das weiß ich noch nicht. Es gibt dich. Es gibt den Zeitgeist, Corey. Gott lässt seine Wunder durch die Geschichte geschehen. Daran glaubte er. Er glaubte, dass er bestenfalls ein Instrument sei. Dass mächtige, schöpferische Kräfte am Werk seien, das Böse niederzureißen. Willkommen, Dr. King! Danke. Martin setzte sich vorne in den Bus neben einen weißen Prediger. Rosa Parks und Reverend Evanacy saßen direkt hinter ihnen. Es war der 21. Dezember 1956. Es gab keine Zwischenfälle. An dem Tag. Später wurden die Busse mit Steinen beworfen und beschossen. Eines Nachts gab es einen Großangriff auf Negerkirchen und Pastorenhäuser. Bomben gingen los, zwei der Kirchen brannten völlig aus. Fernsehkameras wurden eiligst von einem Schauplatz der Zerstörung zum anderen gebracht. Meine Herren, Sie alle haben den Appell unserer weißen Geistlichkeit gehört, mit der Gewalt Schluss zu machen. Sie haben die Leitartikel gelesen, wo den Bürgern geraten wird, sich in geziemender Weise der Entscheidung des obersten Gerichtshofes zu beugen. Wir können nicht mehr länger tatenlos zusehen, wie der Name unserer Stadt in den nationalen Medien beschmutzt wird. Möchte jemand eine Entschließung einbringen, dass wir gegen die Fortsetzung von Rassengewalt in Montgomery sind? Ich stelle den Antrag. Ich unterstütze den Antrag. Schlagartig hörte die Gewalt auf. Mit 27 Jahren war Martin Luther King plötzlich ein Nationalheld. Schwarze Prediger aus allen Südstaaten trafen sich mit ihm, um gemeinsame Kampagnen abzustimmen. Na, mit unserem Privatleben war es zu Ende. Fast jede Mahlzeit wurde eine riesige Veranstaltung. Martin war derartig gefragt, dass er sich der eigenen Kirche nicht mehr widmen konnte. Der Abschied von Montgomery fiel schwer. Doch wir hatten keine Alternative. Wir zogen nach Atlanta, wo Martin hin und wieder in der Kirche seines Vaters predigen konnte. Das ist mir alles zu schnell passiert, Coretta. Die Leute glauben, ich hätte auf alles Antworten. Ich habe keine Antworten. Ich bin auf so viel Verantwortung nicht gefasst. Gefasst oder nicht, er wurde getragen von einer Woge, deren Wucht niemand voraussah. Stay here, just a little while to wait, just a little while to labor in the path that's always straight. Guck dir mal die beiden Schwarzen an, die sich gerade hingesetzt haben. Was soll ich denn machen? Gar nicht beachten. Was darf's denn sein, Sir? Schinken auf Roggenbrot und ein Schokoladensoda. Sie wollen doch die Nigger da nicht bedienen. Nein, Sir, natürlich nicht. Ich glaube, wir sollten sie rufen. Die anderen rufen sie auch nicht. Sie kommt zu ihnen. Sie sieht uns doch. Sie hat uns lange genug gesehen. Jetzt muss sie uns hören. Okay. Miss, wenn Sie einen Augenblick... Na, die sind ja unverschämt. Kümmern Sie sich nicht drum, Sir. Die geben auf und gehen. Miss, ich möchte eine Tasse Kaffee und einen Blätterteig. Ja, für mich das Gleiche, bitte. Sie wissen genau, dass wir Sie hier nicht bedienen dürfen. Wir warten, bis Sie dürfen, Ma'am. Es war der 1. Februar 1960. Die beiden Studenten blieben bis Ladenschluss an der Lunchbar bei Woolworth sitzen. Tag für Tag kehrten Joseph McNeil und Isel Blair wieder und saßen, und weitere Studenten schlossen sich ihnen an, auch Weiße aus anderen Colleges. Die Sit-ins breiteten sich aus wie ein Waldbrand nach Virginia, Florida, Louisiana. Ein Negerstudent wurde von einem Messer verletzt, als er an der Lunchbar Goethe las. Ein weißer Student wurde ins Gefängnis geschleift, wo man ihm den Kiefer brach. Ein 16-jähriger Negerjunge wurde vom Ku Klux Klan mit Pistolen verprügelt. Einem Sit-In-Führer schütteten sie Säure ins Gesicht. In Atlanta luden die Studenten Martin zu einem Massensit-In ein. Alle Imbissbars der Stadt wurden besetzt. Martins Bruder A.D. war mit dem Funksprechgerät unterwegs und koordinierte alles. Es wurde vorher vereinbart, dass Kaution nicht mehr in Frage kam. Im Falle der Verhaftung würde man so lange im Gefängnis bleiben, bis Schwarze und Weiße in Atlanta an derselben Theke zu Mittag essen durften. Alle wurden verhaftet. Martin selbstverständlich mit. Nach 8 Tagen lenkte die Stadt ein und die Verhafteten wurden freigelassen. Direkt vom Gefängnis zogen sie zum Feiern zu Pascal's Restaurant. Ging natürlich auch. So froh, Martin wiederzusehen. Aber ich konnte ihn nicht finden. Coretta, in letzter Minute haben Sie Martin noch im Gefängnis behalten. Oh nein, warum? Irgendeine lächerliche Anklage. Ein Parkvergehen, Verletzung der Bewährung. Die finden immer was. Ich erkläre den Angeklagten für schuldig und verurteile ihn zu 6 Monaten Haft im Staatsgefängnis Reidsville. 6 Monate wegen Parken auf der falschen Seite. Nachts stürmten Männer in Martins Zelle und blendeten ihn mit Taschenlampen. King! King! King! Aufwachen! Aufwachen! Los, hoch! Los, los hoch! Los, hoch! Sie transportierten ihn 300 Meilen in engen, schmerzenden Ketten, zwangen ihn, Gefängniskleidung anzuziehen und warfen ihn in eine schmale Zelle. Ja? Kann ich bitte Mrs. King sprechen? Am Apparat. Guten Tag, Mrs. King. Senator John F. Kennedy möchte mit Ihnen sprechen. Einen Moment, bitte. John F. Kennedy befand sich in den letzten Tagen seines Wahlkampfes um die Präsidentschaft. Guten Morgen, Mrs. King. Ich möchte Ihnen meine Besorgnis wegen Ihres Mannes aussprechen. Sie sollen wissen, ich denke an Sie und Dr. King. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, können Sie sich ohne weiteres an mich wenden. Ich bin sehr dankbar für Ihre Besorgnis. Ich werde jegliche Hilfe von Ihnen zu schätzen wissen. Ich war sehr vorsichtig, denn Martin unterstützte prinzipiell keine Kandidaten. Aber Daddy King war es nicht. Als er erfuhr, dass Martin am nächsten Tag freigelassen wurde, sagte er auf einer Massenversammlung das, was ihm auf die Zunge sprang. Ich gedachte eigentlich, für Nixon zu stimmen. Aber wenn ich einen Koffer voller Stimmen hätte, würde ich sie nehmen und alle Senator Kennedy zu Füßen legen. John F. Kennedy wurde mit nur 100.000 Stimmen Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Ich glaube, diejenigen Historiker haben recht, die sagen, dass seine Intervention in Martins Fall ihm die Präsidentschaft eintrug. Mama? Ja, Yuki? Hörst du mir zu? Aber ja. Du hörst gar nicht zu. Du hackst Petersilie. Was ist denn, meine Kleine? Warum sind Neger hässlich und Weiße hübsch? Aber Yolanda, das stimmt doch nicht. Es gibt in allen Rassen hübsche Menschen. Nein, weiße Menschen sind hübsch und Neger sind hässlich. Ach, Yuki. Wollen wir uns nicht die neue Ebony angucken, die gerade gekommen ist? Weißt du, dass Ebony eine Negerzeitschrift ist? Ich will keine Ebony angucken. Ach komm schon. Sieh mal, die Dame da. Ist sie nicht schön? Hm? Na, und ist die nicht reizend mit ihrem Hut? Seite um Seite, Yuki. Und ich habe noch keinen einzigen hässlichen Neger gesehen. Ach, hier sind kleine Mädchen in Festkleidern. Na, die hier sieht aus ein bisschen wie du, hm? So niedlich. Ich hatte nicht recht, Mama. Farbige Menschen sind hübsch und weiße sind hässlich. Aber nein, das stimmt auch nicht. Yuki. Natürlich habe ich Martin von diesem Gespräch erzählt. Und oft denke ich, dass seine Kampagne Schwarz ist schön etliche Jahre später vielleicht auf diesen Vorfall zurückging. Er ließ ein Plakat mit einem hübschen schwarzen Mädchen entwerfen. Der Text lautete: Schwarz ist schön und es ist schön, schwarz zu sein. Aber das wachsende Selbstbewusstsein der Neger hatte inzwischen eine ganz andere Ursache: ihr wachsender Widerstand. 1961 fuhren 7 Schwarze und 6 Weiße in den Süden, um eine neue Entscheidung des obersten Gerichtshofes zu testen. Freedom Riders, Freiheitsreiter. Es sollte keine Rassentrennung mehr in den Endstationen der Busse geben, in Wartesälen, Imbissstuben, Toiletten. Als die Gruppe in Montgomery ankam. Ein Weißer stieg als erster aus unserem Bus. Jim hieß er. Ein Haufen weißer Jugendlicher rückte an und hämmerte mit Fäusten und Stöcken auf Jim ein, bis er blutend am Boden lag. Dann trampelten sie sein Gesicht in den heißen Asphalt. Er versuchte überhaupt nicht, sich zu wehren. Er erhob nicht die Hand oder sonst was. Und dann nahmen sie sich uns vor. Sie verprügelten jeden. Unsere ganzen Sachen lagen über die Straße verstreut. Sie klaubten alles zusammen und steckten es an. Ich suchte Zuflucht in Reverend Ralph Ebenezys Kirche. Ich weiß nicht, wo die hunderte Freiheitsreiter herkamen. In der Kirche waren 3 oder 4-mal so viele Leute, wie hineinpassten. Aber es war eine Erlösung, als sei man heimgekehrt. Martin Luther King ging reihum und sprach mit jedem. Lasst euch nicht unterkriegen. We shall overcome. Wir werden siegen. Jetzt nicht nachlassen. Immer in Bewegung bleiben. Jetzt nicht müde werden. Mit unserer Fähigkeit zu leiden, werden wir sie auslauben. Vor der Kirche waren tausende wütender Weiße. Wenn nicht die paar Bundessoldaten aus Washington da gewesen wären, hätten sie die Kirche gestürmt. Zu unserer Zeit in Montgomery schien es Martin und mir, als sei uns alles vorbestimmt. Als würden wir mit dem Busboykott nur mitgerissen. Die Kampagne in Birmingham, 7 Jahre später, war etwas ganz anderes. Eine bewusste strategische Entscheidung. Birmingham war ein übler Ort. Ein offenbar undurchdringliches Bollwerk der Rassentrennung. Martin und sein Stab meinten, wenn diese reiche Industriestadt in Bürgerrechtsfragen nachgäbe, würden 1000 andere Städte des Südens fallen. Sie begaben sich ins Weiße Haus, um Präsident Kennedys Unterstützung zu erbitten. Ich könnte Ihnen in dem von Ihnen für notwendig erachteten Maße behilflich sein, Dr. King. Aber Sie wissen, wie sehr alles auf dem Gebiet der Bürgerrechte den Kongress spaltet. Wir haben bereits Bürgerrechtsgesetze. Das Problem ist nur die Durchsetzung. Als ob er mit der Durchsetzung nichts zu tun hätte, Corey. Er ist bestimmt auf unserer Seite, Martin. Ich habe ihm gesagt, dass wir auch ohne einen Sondererlass Birmingham anpacken würden. Er nahm es hin mit seiner üblichen liebenswürdigen Art, aber er ließ durchblicken, dass ihm die Hände gebunden seien. Wir müssen ihn zum Handeln zwingen. In Birmingham hatte es kaum ein schwarzer Bürger gewagt, von seinem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Unter Martins Führung demonstrierten sogar Kinder. Wasserstrahlen rissen ihnen die Kleider vom Leib, doch sie rührten sich nicht vom Fleck, auch nicht, als Polizeihunde auf sie losgingen. 959 Kinder wurden an dem Tag ins Gefängnis geworfen. Ins Gefängnis zu gehen, galt mittlerweile als größte Ehre. Martin ging mehr als 20 Mal ins Gefängnis, und jedes Mal wuchs seine Gefolgschaft. Aber diesmal wurde Martin in Einzelhaft gesteckt. Nicht einmal ein Anwalt durfte zu ihm. Das war Karfreitag. Ostersonntag war ich völlig fertig. Ich telefonierte mit einem Mitarbeiter in Birmingham. Dir bleibt keine andere Wahl, Coretta. Ruf den Präsidenten an. Innerhalb von 15 Minuten nach meinem Gespräch mit Präsident Kennedy war Martin schon am Telefon. Geht es dir gut? Liebes. Ja. Mir geht's gut. Sei bitte nicht ärgerlich. Ich hab den Präsidenten angerufen. Ach. Deshalb sind Sie auf einmal alle so höflich. Sogar eine Matratze haben Sie mir gebracht. Die Woche darauf wurde er entlassen. Präsident Kennedy schickte einen Vertreter, um Martin in Verhandlungen mit den weißen Führern Birminghams zu unterstützen. Die aber wollten in keinem Punkt nachgeben. Bis zu dem Tag, da sie sich vor dem Gebäude und in allen umliegenden Straßen von einem Meer schwarzer Gesichter konfrontiert sahen. Tausende Neger waren nach Birmingham marschiert. Noch sangen sie nur. 2 Tage vergingen und die Stadt Birmingham unterzeichnete einen Vertrag. In Kaufhäusern keine Rassentrennung mehr. Anständige Jobs für Schwarze. Alle Anklagen werden zurückgezogen. Regelmäßige Sitzungen der städtischen Geschäftskammer mit schwarzen Führern, um weitere Differenzen zu besprechen. Coretta, wir holen Martin mit einem Cadillac ab! Mit einem Konvoi von Cadillacs! Das musst du verhindern. Ja. Es war sehr schwer für Martin, sich der Verehrung durch die schwarzen Bürger zu entziehen. Sie meinten, er solle allen Pomp und Tribut bekommen, den man großen Führern der Menschheit erweist. Für viele war er der Präsident der Neger. Es gab eine Zeit, da brauchte Martin nur die Hand zu heben und ein Haufen rasender Menschen verstummte. Aber diese Zeit ging zu Ende. Ich bin kein Vertreter der Gewalt. Aber wenn mir einer auf die Zehen tritt, trete ich ihn auch auf die Zehen. Die Weißen sollten froh sein, dass Martin Luther King die Leute um sich scharrt. Denn andere Kräfte warten darauf, die Sache in die Hand zu nehmen, wenn er scheitert. Malcolm X war ein zorniger schwarzer Mann aus dem Ghetto. Schon lange predigte er unversöhnlichen Hass gegen alle Weißen. Im Christentum sah er ein Werkzeug der Weißen, um die Schwarzen unter Kontrolle zu halten. Er wurde als Pfarrer einer islamischen Sekte zum Anwalt all jener Zornigen, die unter den Zwängen der Gewaltlosigkeit ungeduldig wurden. Der Weiße aus dem Süden, das eine kann man sagen, der ist ehrlich. Er zeigt dem Schwarzen die Zähne. Aber der Weiße aus dem Norden, er grinst und hat den Mund voll von Tricks und Lügen über die Gleichheit. Ungeduldig waren schon viele, denn jeder bescheidene Gewinn wurde mit entsetzlichen Verlusten bezahlt. Als Martin im August jenes Jahres 1963 zu 250.000 Menschen in Washington sprach, brachte er ihre Verzweiflung zum Ausdruck. Was soll uns ein Platz in einer Imbissstube, wenn man keine Bulette kaufen kann? Amerika hat dem Neger einen ungedeckten Scheck gegeben. Wir sind heute hier, diesen Scheck einzulösen. Wir wollen jetzt Freiheit. Wir wollen jetzt Arbeit. Ich habe einen Traum. Ein Funke aus der Menge sprang zu Martin über. Er vergaß seine Notizen, er vergaß die Zeit. Er sprach einfach aus dem Herzen. Ich habe einen Traum, dass eines Tages alle Täler erhöht, alle Berge und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, wird eben, was krumm ist, wird gerade gemacht werden. Lasset die Freiheit erschallen! Lasset alle Kinder Gottes sich bei den Händen fassen und singen: Endlich frei! Endlich frei! Allmächtiger Gott, wir sind endlich frei! In Birmingham wurden 4 Negermädchen beim Kindergottesdienst getötet, als eine Bombe ihre Kirche traf. Viele Neger bewaffneten sich. Präsident Kennedy wurde im Süden erschossen. Wir saßen vor dem Fernseher und sahen die Beerdigung. Das wird auch mir geschehen, Coretta. Ich rückte näher an meinen Mann heran und umklammerte seine Hand. Es gab niemanden mehr, der Martin schützen würde. Malcolm X reagierte voll grimmiger Genugtuung auf das Attentat. Kennedy hat die Geister gerufen! Diese Bemerkung schockierte viele. Freilich sorgte Malcolm X immer für Schlagzeilen. Später lernte ich Malcolm X kennen. Guten Tag, Mrs. King. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Auch ich bin glücklich, Sie kennenzulernen, Mr. Malcolm, und überrascht. Dr. King soll wissen, dass ich nicht nach Selma gekommen bin, um ihm seine Arbeit zu erschweren. Wenn die Weißen begreifen, worin die Alternative besteht, sind sie vielleicht eher gewillt, Dr. King anzuhören. Würden Sie ihm das mitteilen? Ja, natürlich. Vielleicht liegen unsere Meinungen nicht so weit auseinander, wie Sie vermuten. Das würde ich gerne glauben, Mr. Malcolm. Ich habe vor kurzem eine Pilgerfahrt nach Mekka unternommen. Das war eine Offenbarung. Ich begegnete weißen, blauäugigen Muslims, die mich wie einen Bruder behandelten. Ich habe gesehen, dass der Rassismus nicht von den Weißen verursacht wird, sondern von einem bösartigen System. Wir können mit den Weißen zusammenarbeiten. Wir müssen mit den Weißen zusammenarbeiten. Sonst erreichen wir nichts. 18 Tage später wurde Malcolm X während einer Massenversammlung in Harlem ermordet. Oh, Martin, er war so viel reifer geworden. Warum hat man ihn umgebracht? Gerade deshalb, denke ich. Er war kein Gaudi mehr für die Presse. Mit einem Mal war er gefährlich. Aber Martin Luther King war für bestimmte Kreise inzwischen weit gefährlicher als Malcolm X. Ich bin zu den Verzweifelten, Ausgestoßenen und zornigen jungen Männern in unseren Ghettos gegangen und habe ihnen gesagt, dass Granaten und Kanonen ihre Probleme nicht lösen würden. Aber sie fragten, und zu Recht, was ist mit Vietnam? Das hat gesessen. Ich wusste, ich würde nie wieder meine Stimme erheben können gegen die Gewalttätigkeit des Unterdrückten in den Ghettos, ohne mich zuvor klar geäußert zu haben, zum größten Exporteur von Gewalt in der Welt von heute, zu meiner eigenen Regierung. Diese Worte sprach er am 4. April 1967, auf den Tag genau ein Jahr vor seinem Tode. Bekannte schwarze Führer distanzierten sich von ihm. Der Sommer 67 brachte neue erschreckende Verzweiflungstaten in den schwarzen Ghettos. Und wieder waren die Verlierer die Armen selbst. Ihre Wohnungen brannten aus, ihre Kinder fielen. Martin zermarterte sich den Kopf. Wie konnte man den Zorn so leiten, dass er zu einer Lösung führte? Armut ist nicht das Problem unserer Rasse allein, Coretta. Alle Unterdrückten dieses Landes. Ja, alle. Weiße und Schwarze, Indianer, Puerto Ricaner, Mexikaner und Asiaten. Wir müssen sie in einer riesengroßen Kampagne vereinigen. Was meinst du, Corey? Aus Osten, Westen, Norden und Süden. Ein Marsch aller Rassen auf Washington. Eine gewaltlose, massive Erschütterung der Hauptstadt, sodass der ganzen Nation endlich die Augen geöffnet werden. Es war ein kühner, gewaltiger Plan, bis dahin nie versucht. Martin und sein Stab arbeiteten Tag und Nacht an der komplizierten Organisation, fiebrig, als ob die Zeit sie jeden Moment einholen könnte. Die Maschine aus Atlanta traf in Memphis am 3. April bei Sturm und Regen ein. Trotz des Wetters warteten über 2000 Menschen in einer Negerkirche zu Martins Begrüßung. Brüder und Schwestern, es gibt eine bundesgerichtliche Verfügung gegen eure Demonstration. Ob sie aufgehoben wird oder nicht, am Montag führe ich den Marsch. Es tut mir leid, dass ich heute Abend spät gekommen bin. Ehe wir starteten, verkündete der Pilot, dass sie mich an Bord hätten. Also mussten sie alles Gepäck kontrollieren. Und dann kam ich nach Memphis und sie sprachen von Drohungen. Was mir von unseren kranken weißen Brüdern geschehen würde. Ich weiß nicht, was jetzt geschehen wird. Uns stehen schwere Tage bevor. Aber es macht mir eigentlich nichts mehr aus. Denn ich bin auf die Spitze des Berges gestiegen. Und Gott hat mir erlaubt, hinüberzublicken und das gelobte Land zu schauen. So bin ich heute glücklich. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit der Ankunft Gottes gesehen. Nach der Ermordung von Martin Luther King kam es zu Unruhen und Gewalttaten unterschiedlichen Ausmaßes in über 100 Städten. Chicago, New York, Baltimore, Pittsburgh, Syracuse, Ithaca, New York, Monticello, New York. A.D. King, Detroit, hielt auf der Trauerfeier die Predigt, die sein Bruder Martin ihm 3 Tage zuvor skizziert hatte. Jener Reiche sagte, er habe keine Zeit, dem Bettler Lazarus etwas zu geben. Nicht, dass es ihn nicht berührte. Er war einfach zu beschäftigt. Tampa, Florida. Die Armen werden vergessen, Miami, weil Amerika mit Vietnam beschäftigt ist. Janesville, Florida. Der Tag des Todes ist gekommen. Fort Pierce, Florida. Und doch sagen wir immer noch, wir haben keine Zeit. Amerika, dein Tod steht bevor. Savannah, Georgia. Aber auch wenn du eine todkranke Nation bist, Amerika, nicht alle Krankheit führt zum Tode. Amerika, gerade jetzt haben wir eine Gelegenheit. Carbondale, Illinois. Eine Gelegenheit, St. Louis. Wieder zu leben. New Haven, Hartford, Hagerstown, Maryland, Lansing, Michigan, Portchester, New York, Toledo, Ohio, Cincinnati, Philadelphia. Endlich frei, endlich frei. Der Tod Martin Luther Kings. Hörspiel von Edith Anderson. Unter Verwendung mehrerer authentischer Quellen, unter anderem des Buches Mein Leben mit Martin Luther King Jr. von Coretta Scott King. Dramaturgie Heide Böwe. Die Personen und ihre Darsteller waren Coretta King, Ursula Karuseit, Dr. Martin Luther King, Arno Wischnewski, Daddy King, Gerd Ehlers, A.D. King, Frank Lienert, Yoki King, Winnie Böwe, Referent Ralph Abernathy, Günther Tschekel, John F. Kennedy, Volkmar Kleinert, Malcolm X, Henry Hübchen. In weiteren Rollen Helga Labutta, Ruth Kommerell, Franziska Kleinert, Gerhard Lau, Norbert Speer, Herbert Sand, Jürgen Bierfreund, Helmut Gefke, Werner Riemann und andere. Schnitt Monika Neugebauer, Ton Peter Kainz, Regieassistenz Irene Fischer, Stereofassung Achim Scholz und Peter Kainz, Regie Achim Scholz.